alle meine Hater hab ich nur ein müdes Lachen übrig. Ich spitte meine Teilen und ich zeige dir heute, was Taktgefühle sind. Hebe die Hop, gib mir den Stift, gib mir den Block, Block, Block, Block, Micky, die Mägel, gib mir den Stift und gib mir den Zettel. Der mütterfickende Rebel ist hier der überspitternde Devil. Ein paar Yoshi-Beats nehmen und dann drüber kicken auf schnelle zügig in die Pressung. Raus mit dem Kram, denn das Geld muss in die Tasche für den Bausparvertrag. Nagelneuer Benzer, mein Auto, Komfort. Es könnte passieren, dass ich deine Mutter ficke im Auto, Komfort. Unsere Straßen pumpen gerade, life is pain, zwei junge Hasen. Rest der Rapper Untertanen haben nur einen Mund zum Blasen, nicht zum Rappen. Du kannst alle deine Kumpels fragen, Rebel macht das dicke Business, während alle anderen Wurzel schlagen und versagen. Kriegen auf die Fresse, wenn sie gegen mich was Dummes sagen. Du willst Beef, ich komm zu dir, ich stell mich vor dir und ich sage Rebel, dieser Junge, den man von der Straße kennt. Ich hab Benzin in meiner Lunge, denn mein Atem brennt. Ich lasse ohne groß zu reden diesen Boden beben und seh wie alle anderen Rapper mir die Pfote geben. Mich nennen meine Jungs auch Iron Mike Tyson. Mein Name ist im Umlauf, leise sein. Ihr seid fake, weil ihr von Grund auf verkleidet seid. Maske beiseite, Mund auf, ich scheiße rein. Ich habe dicke Eier, der Druck quält. Also müssen meine Feinde geduckt gehen. Entweder muss ich mit nem Steifen in Puff gehen oder meine Feinde ergreifen den Fluchtweg. Jeder, der Beef will, erhält seinen Part gratis. Sieht, wie die Karriere entstellt in nem Sarg landet. Der Rapper lebt in einer Welt namens Antarktis. Macht auf cool und der Welt, wenn der Tag lang ist. Rappen alle unbrauchbaren Irrsinn. Ich ficke ihre Mütter, weil ich Hautfarbe 4 bin. Normal, dass die ganzen Rapper traumatisiert sind. Ihre Mütter haben ein Fixfleck am Bauchnabel, Piercing. Das allerbeste Album auf dem Markt des Rebellismus. Du kannst wochenlang keinen anderen Rapper hören, doch Rebellismus. Das beste Album auf dem Markt des Rebellismus. Du kannst wochenlang keinen anderen Rapper hören, doch Rebellismus.